Thank you. Rosa, wurde sie getauft. Die große Glocke unseres Doms. Sie hängt tonnenschwer und viele Stufen hoch oben über der Stadt. Sie zu sehen kostet uns nicht viel. Vom Treppensteigen etwas Schweiß. Komm, wir wollen sie uns ansehen. Und ich erzähl dir, was ich von ihr weiß. Schon als Schuljunge hab ich sie besucht, hab ein wenig ängstlich unter ihr gestanden, hab sie bestaunt wegen ihrer Größe und kam viel zu spät nach Haus. Nur an großen Feiertagen wird sie angeschlagen. Und man hört sie von Weitem schon. Gloriosa mit ihrem tiefen, warmen Ton. Schon feierlich zumute. Und warum soll man nicht auch mal etwas andächtig sein?